Aus obigen Darlegungen ergibt sich, wenn wir annehmen, die Überlieferung hätte recht, dass bereits um das Jahr 1300 eine Universalkirche mit einem Universalpapsttum existierte, und zwar schon seit vielen Jahrhunderten in der Tradition fest gegründet existierte, so ist und bleibt die radikal skeptische Revolte gläubiger Theologen, die zu Beginn des 14. Jahrhunderts urplötzlich gegen die Glaubensgrundlagen des Papsttums und der Kirche einsetzte, ein unlösbares Rätsel. Nun wissen wir aber, dass die mittelalterliche Geschichte systematisch verfälscht wurde und dass von einer Universalkirche und einem Universalpapsttum am Anfang des 14. Jahrhunderts in Wahrheit gar nicht die Rede sein kann. Eine nicht existierende Universalkirche konnte also auch von Ockham und Marsilius nicht angegriffen werden. Und doch sind diese Angriffe nicht etwa total erdichtet. Sie wenden sich gegen eine damals sehr reale Macht, gegen die französische Nationalkirche und ihre universalistischen Bestrebungen. Nicht jahrhundertelang anerkannte Traditionssätze einer angeblichen Universalkirche werden in Zweifel gezogen. Die Kritik bezieht sich überhaupt nicht auf aus der Vergangenheit stammendes, sondern auf Neubildungen der damaligen Gegenwart, auf Probleme, die in jenen Tagen erstmalig von Frankreich aus in die Christenheit hineingeworfen wurden. Zu diesen ganz neuartigen und unerhörten Problemen und Forderungen, unabhängige Teilkirchen, Universalkirche, nehmen Ockham und Marsilius in ihren Schriften Stellung. Es gab ja damals in Wirklichkeit nur unabhängige Teilkirchen. Ist es zweckmäßig oder gefährlich, diese Teilkirchen zu einer Überkirche, zu einer Universalkirche zusammenzuschließen? Ist das die neue große Fragestellung, mit der sich die Geister des anbrechenden 14. Jahrhunderts so leidenschaftlich beschäftigt haben? Es handelte sich nicht um Vergangenes, sondern um Gegenwärtiges, besser noch um Zukünftiges. Nichts Vergangenes wurde kritisiert, sondern der damals erstmalig auftauchende Plan einer zukünftig zu verwirklichenden Universalkirche mit einem Oberhirten wurde, wie nicht anders zu erwarten, aufs Lebhafteste im bejahenden und von Ockham und Marsilius im verneinenden Sinne theoretisch erörtert. In der französischen Nationalkirche war die zukünftige Überkirche soeben gleichsam in einem verkleinerten Maßstabe Wirklichkeit geworden. Gegen das französische Papsttum richteten sich daher die Angriffe eines Marsilius in allererster Linie. Der Schluss dieses Kapitels sei einem Nebenproblem gewidmet, auf das aufmerksame Leser wohl bereits gestoßen sein könnten. Dieses Problem gibt uns die Tatsache der Existenz einer so kirchenfeindlichen Schrift wie die des Defensor Pacis auf. Wie kommt es, dass von der um das Jahr 1400 einsetzenden Fälschungsaktion eine solche papstfeindliche Schrift nicht beseitigt wurde? Aber in der Tat, die Schrift ist beseitigt worden, oder vielmehr, sie ist tendenzgemäß umgefälscht worden. Was uns heute vorliegt, ist gar nicht die echte ursprüngliche Schrift des Marsilius. Das geht aus mancherlei Anzeichen unzweideutig hervor. Zuerst fehlt selbstverständlich das Original oder die Originale auch dieser jetzt existierenden Fälschungsschrift. Dann ist die Rede vom Primat des Universalpapsttums. Einen Universalpapst gab es aber im 14. Jahrhundert noch nicht. Nun könnte der Leser meinen, auch in dieser verfälschten Fassung muss ein solcher Angriff auf das Papsttum auffällig erscheinen. Sollten wirklich die kirchlichen Fälscher gegen ihre eigene Kirche, also doch wohl zum eigenen Schaden, eine solche Schrift in dieser aggressiven Form angefertigt haben? Sollten die Fälscher so dumm gewesen sein? Nein, lieber Leser, die Fälscher waren so schlau, das zu tun. Man muss sich lange Jahre mit der Psychologie der Fälscher der großen Aktion beschäftigt, man muss alle Fälschungstaktiken und Kniffe gründlich studiert haben, um die Notwendigkeit zum Beispiel der Fälschung der Defensor Pacis zu erkennen. wenn Schriftquellen papstfeindlichen Inhaltes ganz und gar unterdrückt werden sollten, so hätte man nicht bloß den Defensor Pacis, sondern die ganze Streitliteratur jener Jahrzehnte, worauf wir im folgenden Kapitel noch zu sprechen kommen, radikal vernichten müssen. Das träfe für fast alle Appellationen, Erklärungen und Briefe Ludwigs des Bayern zu, nur um ein Beispiel zu nennen. Denn alle diese Quellen enthalten dieselben Angriffe auf das Universalpapsttum, wie sie der Defensor Pacis bringt. Sie sind gleichsam Variationen des vom Defensor angeschlagenen Themas. Hätte man alle diese papstfeindliche Literatur unterdrückt, so wäre auf der einen, der königlichen Seite der Überlieferung ein leerer Raum entstanden. Das trifft noch mehr für das letzte Viertel des Jahrhunderts zu. Hätten die Fälscher für diesen Zeitraum jede papstfeindliche Äußerung vermeiden wollen, so hätten sie die ganze Geschichte des sogenannten Schismas des Papsttums total auslöschen müssen. Ja, sie hätten durch alle mittelalterliche Jahrhunderte hindurch immer wieder in der gefälschten Überlieferungsmasse gewaltige Hohlräume stehen lassen müssen, wenn sie es sich dummerweise zum Prinzip gemacht hätten, gar nichts Nachträgliches gegen Papsttum und Kirche zuzulassen. Wie gesagt, solche Taktik wäre sehr dumm gewesen, denn wenn auf dem Papier das gute, fleckenlose Papsttum immerzu gesiegt hätte, das böse Königtum ebenso regelmäßig im Kampfe unterlegen wäre, dann würde sehr bald alle Welt gemerkt haben, dass es sich dabei nicht um reale Geschichte handeln kann. Oh nein, die Väter der Fälschungsaktion waren nicht dumm. Sie wussten, dass man kein lebenswahres Bild ohne Schatten malen kann. Schon einmal im Dogmenchristentum habe ich auf die wirksamste aller schlauen Fälschungstaktiken hingewiesen. Nichts verstärkt den Schein der Echtheit gefälschter Überlieferung so außerordentlich als die Taktik, gelegentlich mit voller Absicht Ungünstiges von seiner Sache zu berichten.